Der Landesvorsitzende der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias, Damian Ogbonna, schickte kürzlich den Genossen Kim Jong-il ein Geschenk. Am 7. Dezember übergab er auch in seiner Eigenschaft als gemeinsamer Vorsitzender des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DVK in Nigeria, Zong Yong-chul, das Geschenk.